Hallo. Ja. Ja. Ja. Du kommst auch. Weiß ich doch gar nicht. Benchstraße 69. Bench. Das ist in der Nähe der Samariterkirche. Naja, dann ist das ja gut. Da bin ich ja gar nicht drauf eingerichtet. Wir müssen ja gleich von Heimer was pumpen und nachher noch Schnaps kaufen. Das bewegt sich. Mir ist ja überhaupt schleierhaft, wie du schreibst, wie wann du das machst. Ich habe dich einmal erlebt. Ich lasse das schon. Ich habe dich sicherlich in irgendeiner Trinkangelegenheit oder sonst wie besucht. Irgendwelche Leute standen da. Du glaubst mir das nicht, wie das war. Und was irgendwie irritiert ist, ich hatte irgendwas gequatscht, jemand anderes auch. Und du sagtest, wie so, als müsstest du. Ich muss mir nur mal ganz schnell weil ich ja immer gerätselt habe, wie du das machst, weil ich dich kenne, ist dein Haus voll. Und ich weiß noch, dieser Krach, der mit Ginga und Radetzky mal war, wo Ginga einfach über die Unverschämtheit, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit Leute bei dir klingeln können, irgendwie der Wadetzki das klar gemacht hatte. Ich habe es ja neulich auch am Telefon durch zusammengeschissen, so sauer war. Ich war Wadetzki. Er hat sich dreimal entschuldigt, inzwischen telefonisch, und will auch keinen Termin mehr. Die Wadetzki ganz stur, der Mann gehört der Welt und nicht dir. War richtig stunk. Da wurdet ihr noch in der. In der Kissing, im Kissingenplatz. Danke. Und ich glaube, wir waren mit Fritz eingerechnet bei dir. Wenn ich da die Straße lang fahre, denke ich immer dran, dass du da mal gewohnt hast und dass es da noch insgesamt schönere Zeiten waren. Aber mir kennen sie nicht mal in Eppendorf. Der Schmidt vom BE, der kam irgendwie aus dem Urlaub, so das hier ist ein. Und plötzlich sah ein nagelneues Dorf, also frisch getüncht alles, und ein Schild 650 Jahre Eppendorf. Und da fiel ihm das ein. Er hat da 4 Tage in Eppendorf Station gemacht und hat versucht rauszukriegen, ob irgendjemand was von mir gehört hat. Es gab die merkwürdigsten Auskünfte. Ja, da war auch mal immer, ja, das war aber doch in der Renaissance, das war Heinrich von Eppendorf, den hat es gegeben. Die wahnsinnigsten Ausgänge, aber keiner hat irgendwas gehört. Naja, in meinem Dorf wissen wir, dass das so war, dass ich dort geboren bin. Müsste mal was tun. Schreib doch mal was. Warum guckst du mich so besorgt an? Kann ich überhaupt nicht. Du wolltest er besetzt gar keinen sich Alkohol gerade. Trinken. Er besetzt sich gerade. Das ist so eine Art, wie Ulbricht besetzt hat, gestern die Bescheuung von Wolfgang Leon hat. Das war der junge Mann von Ulbricht, ne? Beschreibt die große Empfangsparty für die Gruppe Ulbricht. Großes Besäufnis, Ulbricht trank natürlich keinen Schluck Alkohol. Und, oh, guck mal her, zu Leonhard. Dann hat er beobachtet, wie die Genossen sich verändern und verhalten, wenn sie besoffen werden. So, den setzen wir dahin, den nehmen wir vor die Post, den nehmen wir vor die Bahn. Manfred Krug, den habe ich vorgestern getroffen. Und meine, oder? Ja, er erzählt, wie Benno den Stör fertig gemacht hat bei Galilei. Der wurde aus Wien eingeflogen. Ich weiß nicht mehr für wen. Der sollte den Karnevalssänger da geben. Ne, sollte das machen. Was Benno dann gemacht hat. Ne? Ja, und Benno war von vornherein scharf darauf, das selber zu machen. Und war froh und hat er 4 Stunden mit dem den Gang probiert. Das heißt, sie gehen falsch. Nein, das ist der falsche Gang. Sie müssen 4 Stunden Gang probiert mit ihm, bevor er noch auch noch eine Zeile sagen oder singen durfte. 4 Stunden Gang. Und dann sagte Stör schließlich, also ich gehe jetzt ins Hotel. Wenn ein Regisseur hier ist, kann man mich anrufen. Und damit war es gegessen und dann durfte er selber singen. Jeder hatte sein Wort, wo er dran kam. Mein Einstieg war Margarete in Aix und ich hatte meine zweite Probe und ich hab, und war jetzt ungefähr als Vierter dran mit dem Wort Pantoufle. Und nun fand ich das so was von furchtbar, wenn er mit Leuten, aber wirklich Union, vier Stunden lang, also so wie er vier Stunden lang einen Gang machte, vier Stunden lang ein Wort, die Betonung, also wo sich das dann so verselbstständigt, wo er auch selber die Betonung gar nicht mehr wusste, ganz anders. Also, ich wurde merkt, so hier geht es nur um was, aber nicht um das Wort, sondern hier geht es um was. Ich dachte, das musste sie, irgendwie konnte ich so was nicht ertragen. Und er machte, und ich sagte immer, ich musste dann immer Sahne um, und alle waren so auf der Bühne, also und ein bisschen aufgeregt, das erste Mal neben Düren, Düren war neben mir, und ich komme aus Karl-Marx-Stadt frisch, und ach, und Düren, und ich mit Düren darf ich hier, und so. Und so, und ich merkte, er machte also Pantoufle, und ich immer wieder meinen Satz, dann Pantoufle, nein, das heißt Pantoufle. Also, Pantoufle, nein, sagen Sie Pantoufle, Sie sagen immer Pantoufle, Pantoufle. Jetzt merkte ich, wie sie sich alle ringsherum langsam bequem machten. Und das ist jetzt los hier. Also jetzt wusste ich, jetzt seht ihr schon. Und wir machten, und ich dachte, kein Widerspruch, keine Diskussion, ich machte stundenlang Pantoufle. Und auf einmal hörte Benno auf, ja, Gott sagte wieder Pantoufle, sagte weiter, und damit war das also erledigt. Und da habe ich gesagt, Moment, nee, das war eine, die da dann Pantoufle, nein, ist gut jetzt so, also wir können so, wie Sie es jetzt sagen, ist gut. Also ich normal meinen Satz sagen, Pantoufle, nee, habe ich jetzt wieder, auf Entschuldigung, muss noch, Pantoufle. Nein, nein, das ist jetzt ja gut, wir wollen ja noch weiter probieren. Das hat keinen Sinn, wenn ich es nicht spüre oder habe, dann müssen. Ja gut, dann machen Sie es noch einmal. Ich sage, Pantoufle, ja gut, ich sage, nee, das hat keinen Sinn. Ich merke ja, dass ich es noch nicht habe. Und fing nun an, Pantoufle, und brach alles ringsherum zusammen. Und das Dumme war immer bei Benno, dass er nicht, dass er dummerweise nicht mitlachen konnte, ja, und sich drin riss, ja. Und jetzt habe ich einfach, ja, im Gegensatz zu, mit Heiner macht das ja keinen Spaß, weil der gleich lacht. Also, weil Benno hat, verbaute sich alles, weil Benno baute sich alles, und du konntest ihn wirklich, und ich habe dann wirklich durchgezogen, und ich so, man sagte mir, es seien 7 Minuten gewesen, ist ja eine lange Zeit, aber wo ich einfach nicht weitergegangen bin mit Pantoufle, und er ist wahnsinnig geworden. Ich habe immer wieder für mich weitergemacht, Pantoufle. Ich sage, nee, wir müssen jetzt auch. Und seitdem nie wieder er mit mir. Ja? Wenn der immer so auf einem Wort beharrt hat, dann hat es vielleicht, wusste er dann da nicht weiter oder so? Dass er da nein, immer überhaupt. So um Machtfragen immer. Ja? Absolut. Bei Benno. Eigentlich teilt, und ja. Demütigungsritual. Man muss den Schauspieler erstmal demütigen, damit er locker wird. Und das ist ja an sich korrekt. Aber die Energie, die hat er immer noch. Also das eine Mal jetzt in der Akademie, wo er das gemacht hat mit den Schauspielschülern, das hat mir jedenfalls so eine Ahnung noch gegeben. Benno war eine echte Dampflok. Ja, das war auch sein Leben. Also das war sein Leben. Horizonte war ja auch eine Katastrophenproduktion. Aber welche? Trotzdem unvergesslich Horizonte. Der Winterlich hat eine FDGB-Presse gekriegt für die Fassung im Schwed. Und Ulbricht hatte die gesehen und Ulbricht fand die schön. Und der Stumpf fing von Anfang an damit an, dass wir die große Idee hatten. Das war ja nicht meine Idee, war das zu machen. Aber auch die Volksbühne ist damit Idee. Unter Benno eröffnet worden. Klar, ne? Auch eine zynische Idee, weil mich interessierte das, weil ich die Kinka heiraten wollte. Wieso? Die war doch ausgewiesen aus der DDR. Und ich dachte, da muss ich jetzt irgendeinen Clou machen. Sowas geht ja dann immer schief. Besonders bei mir. Und dann habe ich den Benno das eingeredet, dass wir da jetzt eine Volksbühnenfassung machen. Und dann unterstellen ja Mitarbeiter, das Kontrolle von Nasenmüller und Dieter Klein und Benno. Und so entstand dieser Text. Und das Schönste war, dass Benno schimpfte natürlich immer auf den Autor, ist klar. Und dann habe ich so Szenen umgeschrieben während der Probe. Und es war wirklich ganz, eigentlich war es sehr schön sogar. Und der Text ist auch wirklich nicht schlecht, der ist idiotisch, aber wirklich lustig. Nur Benno war dann irgendwann feige und wollte den Schluss nicht machen. Der Schluss, der war also unsterblich, wirklich das der größte Reim meiner Laufbahn. Da trat am Schluss aus dem Wald die unbekannte Oma, eine Riesengestalt. und sagte, die halbe Industrie, also Schluss, die halbe Industrie liegt schon im Koma. Ich nicht, wer die Unbekannte. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Und dann haben die Mimen improvisiert manchmal, so Vorgabesituationen improvisiert, so die Weiber zum Beispiel, die Frauen sollten in Abwesenheit ihrer Männer über ihre Männer reden. Was da rauskam, das war Wahnsinn. Ich habe das dann notiert und dann so in einer halben Stunde eine Szene rausgenommen. Dadurch habe ich mir so eine gewisse Hochachtung bei den Bühnenarbeitern erworben. Denen fiel einfach auch die Geschwindigkeit. Nur noch, es ist gut, er kann schnell die. Da warst du messbar, ob immer ja. Das war, da war ich die Originalbesetzung, ja, der das Pferd abgelegt da oben. Der, wie heißt er? Was nachher Roter gespielt hat. Und irgendwie gab es da Schwierigkeiten und ich legte mich mit Fritze irgendwie an oder so. Und das ist also so ein riesiges Messer, ne? Und Dings und na Mensch, dann musst du! Und Fritze irgendwie was und reichte das und ging hin und nahm Ortmann das Messer weg. Der stand unten in der Gasse und ich stand oben auf der Treppe und sagt, und dann nimmt er das und schmeißt das Messer zu mir hoch, aber mit einer markwartschen Wucht, ja, mit diesem so. Und das Ding zischt mir wirklich, also es berührte mein Ohr. Also es zischte hier so vorbei und bing, gong durch die Gegend. Und da war Ruhe. Und ich stand wie entwurzelt da. Also angewurzelt. Also, gut. Fritze wieder auf seinen Platz, war auch ihm nicht so ganz geheuer. Und wir gucken, alle waren unter diesem Schock, ja, weil der wirklich, also das war so ein langes Ding, und der pfiftet aus 15 Meter Entfernung, und alle im Nachhinein dachten, das geht doch nicht, also weil es geht einfach nicht. Wir waren so, und dann ging das weiter und ich versuchte das alles überhaupt nicht zu ignorieren, einfach, weißt du, und das funktionierte nicht. Und so 5-6 Minuten später, mitten in der Probe, fing ich auf immer an, kamen mir die Tränen und fing an zu flattern und kriegte einen vollen Schockanfall, ja, und fing an zu brüllen und immer lauter und immer mehr, alles war Ruhe und steigerte mich so hoch, dass ich also, weil ich auf immer dieses Messer durch die Kehle sah, also oder merkte, weil dass das hier eben reine Glückssache war, dass ich nicht tot bin, und ging ab, schreiend durch das Haus und war auch, glaube ich, so schön, habe ich noch nie wieder geschrien. Man fühlt sich ja dann auch wohl und ruf. Und das reichte bis oben rin, bis ins Intendantenzimmer zu Benno, dass ich also niederlege. Und da war gerade Kage und Langhoff drin und die unterhielten sich und ich stürzte darin und Benno ganz ruhig und nun erzählen sie erstmal, was war. Und da war bei mir schon die Luft raus, ja, konnte ich einfach ja nicht mehr, das, also diese Wiedererzählen ging gar nicht. Und da meinte er, das sei ein Problem zwischen Fritz und mir, und das werde ich dann wieder mit Fritze unten klären. Und Fritze saß unten inzwischen in der Kantine, war Probe, war abgebrochen, war es klar, alles war aufregend, alles saß in der Kantine. Ich kam dann in die Kantine rein, setzte mich dazu und Fritze. Und also versuchte sich eine Entschuldigung irgendwie da rauszuholen. Was rauskam, war aber so nach einer Viertelstunde, dass Fritz sagte, ich hab doch genau vorbeigezielt. Also, wie kannst du denn? Also, das behauptet er heute noch, dass er genau, hat er genau hier vorbeigezielt. Aus 15 Meter Entfernung. Mit der Kunstmesser, ja, dass du ein statischer Schauspieler bist, ist dann nur auf Genauigkeit angekommen. Wie kommen wir denn jetzt auf das Thema, was wir heute haben wollen, oder sind wir schon da? Nein. Ich glaube, ihr seid schon. Ja, was mir auch im Deutschen, das ist völlig normal für alle, aber dass jeder kommt nur, wenn er dran ist. Ne? Kein interessiert das Ganze, ich rede jetzt nicht von euch, ne, aber die Grundhaltung, doch, das ist, kannst jetzt, du aber. Das ist absolut fest jetzt. So die da kann ich gleich die erste Frage beantworten, wenn du jetzt, sagen wir mal, die Frage stellst, was ist für mich wichtig oder was ist für mich entscheidend, bei Heiner Müller Theater zu spielen, dann sage ich dir Folgendes. bei beiden Heiner Müller Inszenierungen, die ich mitgemacht habe, also wo Heiner Regie gemacht hat, also Macbeth und hier, sind bei beiden Inszenierungen für mich die entscheidenden Dinge, die mein Leben verändert haben, passiert. Und das ist mein Glück oder mein Unglück. Also bei der Macbeth-Inszenierung war mein Hauptaugenmerk, mein Hauptaugenmerk oder meine Hauptkonzentration das, dass ich während dieser Zeit also mein bis dahin perfekt aufgebautes Leben total über Bord geschmissen habe, alles stehen und liegen gelassen habe und auf der Straße geschlafen habe, also alles abgegeben habe, meine Farbfernseher, mein Wohlstand, also das Einzige, was ich behalten habe, ist mein Auto, und habe mir Corinna Harfouch mit allen Haken und Ösen, die mir bis dahin zur Verfügung gestellt an Land gezogen. Passierte alles in dieser Zeit der Macbeth-Inszenierung. Ich bin ja zu Proben manchmal nicht gekommen, so wie du damals bei Ginka abgehauen bist und so weiter. Davon bin ich einfach nicht zu Proben gekommen. Da haben sie mich gesucht, da war ich in Karl-Marx-Stadt und habe heulend hinterher und alle haben sich Dinge abgespielt, die waren, weil ich und so. Dann kam die Inszenierung raus, dann hatte ich Corinna auf meiner Seite. Und die Inszenierung, also da ging ungeheuer viel Kraft drin. Jetzt wollte ich eigentlich mit dem Beruf des Schauspielers aufhören. Da kommt Heiner und macht nochmal eine Inszenierung. So, da sage ich, ist gut, ich verlängere mein Schauspieler-Dasein noch um die Inszenierung, weil da musste einfach bei sein und nochmal volle Interesse drin werfen. Genau zu dem Zeitpunkt passiert, dass mir Mede den Ursprung meiner zur, ich sag jetzt mal, Kunst kommenden Western, Dings. Und nach 25 Jahren kriegt das erste Mal also die Chance, also einen großen, richtigen Spielfilm, also über Nacht Filmregisseur zu sein, mit einem riesen Projekt, was mich völlig aus der Bahn wirft und so. Das ist eigentlich ein Problem oder ein Phänomen, was meine persönliche Geschichte, die eigentlich nur dann lustig ist, wenn man sie 20 Jahre später erzählt, aber im Augenblick einfach, natürlich ich das viel lieber getrennt hätte, ja, also... Du empfindest das als Desinteresse, ja? Hm. Du, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine es auch gar nicht als Vorwurf. Ne? Es wäre schöner, wenn es anders wäre. Ich verstehe vollkommen, dass Schauspieler sich so verhalten. Und das haben sie über 10 Jahre als Überlebenstechnik gelernt. Das ist so. Ne? Wobei das dadurch erschwert wird, dass ich ja kein Regisseur bin, weil in dem Sinne das ist nicht meine Existenz. Ne? Und das ist die Qualität von Furz, seine Existenz hängt daran, wenn er ein Stück inszeniert. Mhm. Und das ist meine Schwäche, dass meine Existenz daran nicht hängt. Ne? Mhm. Und wenn diese Schwäche noch bedient wird durch Desinteresse, und da entsteht eine Gefahr, so wie ich irgendwie, dass ich mich ja selber so schnell langweile dabei, wenn ich mich mit meinen Sachen beschäftige. Mhm. Wahrscheinlich ist das für dich auch anstrengender, was du jetzt machst, als bei Macbeth. Ja, ja. Es hat sicher viele Gründe, weil Emma ist ein ganz anderes Stück. Und bei Lothar gibt es so eine merkwürdige Verantwortung, ja. Weil es so richtig DDR-Geschichte ist, ja. Und so. Und da gibt es wirklich sowas, ja. Ne? Wo das einfach stimmen muss. Ja. Ne? Es wird nie ganz stimmen. Das alles ja. Und das andere Problem ist sicher, dass bei Macbeth, das war einfach so ein Haufen, mit dem man spielen konnte. Ne? Ja. Die haben alle irgendwie mitgespielt. Ja. Und hier... die kommen aus ganz anderen Kindergärten und die wissen gar nicht, was sie da spielen oder spielen sollen und so. Und daraus entsteht das auch. Mhm. Und hier muss ich schon erstmal außerhalb der Familie arbeiten, was ganz schwierig ist. Ja. Der Schlieker war natürlich ganz wichtig bei Macbeth. Mhm. Mit einer völlig verqueren und anarchischen Fantasie. So, Frustration von 10 Jahren und das kleine Genie, das dauernd von Fiedler in den Arsch getreten wurde und so. Und der Fiedler ist ja auch schuld, dass der weg ist letztlich. Ne? Wenn wir den nicht so geschurigelt hätten, dann aber auch Herr Finke und so. Ja, wäre er noch hier. Ne? Und das ist wirklich ein Verlust. Und der Wunder, es gibt da ein Industrieprodukt ab und dann wundert er sich, wenn es nicht so aussieht wie bei der anderen Industrie. Ne? Und das ist ein anderes Verhältnis. Euch steht ja der Schock noch bevor, wenn das Bühnenbild da ist. Das war für mich der Schock am Sonnabend. Wenn man das einmal gesehen hat, ist das wirkliche Bühnenbild. Und dir fällt nicht mehr ein in dieser Probendekoration. Ich bin auch ganz sicher, das technische Büro das kriegen wir nie ohne das Bühnenbild. Ne? Das ist sofort eine ganz andere Situation. Und der Wonner ist schon sehr genau, der ist, glaube ich, wirklich sehr gut. Ne? Aber es ist was ganz anderes, das endgültige Bühnenbild. Ne? Und das wird ein furchtbarer Schock, für, nicht für euch, aber für die anderen. Ne? Wenn sie in dem Raum stehen und plötzlich geht ungeheuer vieles nicht mehr. Weil ich nie vergessen werde, bei Tretter, der war einmal wirklich gut auf einer Probe als Lerkant, ne? Wo er fast nichts gemacht hat. Und dann saß er hinter der Bühne und weinte, weil er dachte, sein Leben als Schauspieler ist zu Ende, weil er seine Mittel nicht einsetzen konnte. Ne? Aber genau das war das Richtige. Ne? Und natürlich wird er immer wieder versuchen, als Schauspieler zu überleben und seine Mittel einsetzen, und dann wird es furchtbar. Dann spielt er Jesus, ne? als Lerkant. Und die kommen ja alle aus so einer Tradition von Identität von Schauspieler und Figuren. Ne? Absolut. Ne? Und sie davon wegzukriegen, ich weiß nicht. Also, ich habe das einmal gemerkt in der Volksbühne, bei Macbeth, da hatten wir mal kurz, waren wir in irgendeiner Situation, wo der Rotert mitspielen sollte, weil irgendwer ausfiel oder so. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, diesen Abgrund zwischen mir und einem Schauspieler, den ich nicht kenne, und dessen ganze Artistik oder was immer es ist, oder Methode oder Tradition, die ich nicht kenne, und wo plötzlich die absolute Unmöglichkeit, sich zu verständigen. Ja, Und das ist ein Problem.